Aufgabe 1.3c. Sie hören nun einige Namen, die buchstabiert werden. Nummer 1. Jäger. J wie Julius, Ä wie Ärger, G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard. Nummer 2. Münch. Martha, Übermut, Nordpol, Cäsar, Heinrich. Nummer 3. Swarovski. Samuel, Wilhelm, Anton, Richard, Otto, Wilhelm, Samuel, Kaufmann, Ida. Nummer 4. Zeiss. Z wie Zacharias, E wie Emil, I wie Ida, Samuel, Samuel. Nummer 5. Weihe. Wilhelm, Emil, Y, Heinrich, Emil. Nummer 6. Quantas. Q wie Quelle, U wie Ulrich, A wie Anton, N wie Nordpol, T wie Theodor, A wie Anton, S wie Samuel.